der schlägt um, bleib nicht draußen im Ring stehen, geh doch einer in den Stuhl, der Kittel ist nass und die Haar ganz zerrupft, leg's gewandt um, setz die nieder, die Gitarre wird jetzt zupft, dann jodel mal zusammen, dass den Berg hinaus holt, ist das Wetter erhorst oder kalt. Das Wetter schlägt um, schau, vielleicht ist morgen besser, aber heut scheint kein Sonn. Siehst gescheiter, du bleibst heut die Nacht gleich bei mir, weil gar kommt der Berggeist und will was von dir. Am besten wir trinken ein paar Jagertee, dann wird's über